Bulur. Ich bin dies haben der Arztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, natürlich, Frau Doktor. Okay, ich werde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Dann, wie heißen Sie? Ich heiße Helmut Schneider. Helmut Schneider. Helmut Schneider, ja. Könnten Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? H E L M U T MUT, Ya. okay. Nachnamen? SCH Ya. EI DIR. DIR, okay. Schneider. Ya, Schneider. Schneider. D. Herr Schneider. Mit D oder mit T? Mit Nachname oder Form? Nachnamen. Ende er. Er. Ya. Die, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin 51 Jahre alt. 51, okay. Wann sind Sie genau geboren? Ich 3. Juli 1973. 73, okay. 3. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,70 Meter. Okay, wie viel wiegen Sie? 81 Kilogramm. 80. Ja. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Meine Hausärztin heißt Frau Müller. Frau Müller. Ja. Okay, danke schön, Herr. Ja, hör, ja. Ja, danke schön, Herr Schneider, für diese Informationen. Und was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Frau Doktor, ich habe starke Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Wo genau sind Ihre Schmerzen? Meine Können Sie Schmerzen sind Oberbauch, im Oberbauch. Oberbauchschmerzen. Ja. Okay. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Eigentlich habe ich diese Schmerzen seit 2 Wochen, aber Okay. seit 2 Tagen sind sie schlimmer geworden. Schlimmer. Ja. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen von auf einer Schmerzskala? Von 1 bis 10, wobei ein sehr leichte 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Ja, das ist ungefähr 7. 7. Ja. Könnten Sie das Gespräch bis zum Ende aushalten? Könnten Sie Ihre Schmerzen bis zum Ende das Gespräch aushalten? Oder könnten Sie jetzt eine Schmerzmittel Wie lange dauert das Aufnahmegespräch? Es dauert circa 15 Minuten. Okay, ich kann aushalten, Doktor. Okay. Sind die Schmerzen irgendwelche Körperteile aus Nein, die Strahlen? Schmerzen nicht irgendwelche Körperteile aus. Okay. Sie haben Oberbauchschmerzen. Ja, Linke Seite oder rechts? ganz Oberbauch. Ganz Ja, oberbar. ja. Okay, haben Sie einige Begleitsymptome mit diese Schmerzen? Zum Beispiel haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, ich hatte zweimal Erbrechen, ja. Zweimal Erbrechen. Wie sah diese Erbrechen aus? Ja, es sieht Kaffeesatz. Kaffeesatz. Ja. Okay, Herr Schneider, haben Sie auch Probleme beim Stuhlgang? Ja, Doktor, ich habe gestern bemerkt, Das mein Stuhl braun ist. Ja, Sie haben seit gestern Braunstuhl. Ja. Das ist richtig? Okay. Ja, es ist wie Tee. Ja. Okay. Als Kaffeesatz. Ja. Okay. Ist Ihnen ein Schwindel? Schwindelig? Ich habe nicht bemerkt. Okay. Sind Sie, haben Sie Müdigkeit oder Schwach? Nein, Doktor, ich habe nicht bemerkt. Okay. Aber deswegen diese Schmerzen, ich fühle mich jetzt ein bisschen erschöpft. Aber normalerweise habe ich keine Müdigkeit, ja. Könnten Sie Ihre Schmerzen beschreiben? Sind diese Schmerzen drückend, brennend oder dumpf? Ja, die Schmerzen sind dumpf, ja. Dumpf. Ja. Okay, denken Sie, es einen Auslöser für die Schmerzen gibt? Wie haben diese Schmerzen begonnen? Ja, ich habe bemerkt, nach dem Essen meine Schmerzen immer schlimmer geworden, ja. Okay. Sind die Schmerzen gürtelförmig? Nein, ich habe nicht bemerkt. Ich fühle mich, die Schmerzen immer ganz Oberbauch. Okay. Hatten Sie diese Beschwerden früher schon einmal? Ich habe diese Beschwerden früher nicht ge gehabt. Okay, Sie haben diese Schmerzen seit 2 Wochen, Ja. aber okay. Aber Aber seit 2 Tagen sind sie immer schlimmer geworden, ja. okay. Haben Sie Fieber? Fieber. Ja, ich habe nicht gemessen, aber fühle mich jetzt ja ein bisschen fiebrig, ja, Doktor. Sie haben recht. Können Sie das Fieber messen, oder? Ja, natürlich. Ja. Haben Sie Schüttelfrost? Ich habe nicht bemerkt, nein. Haben Sie Nachschweiß auch? Nach Schweiß, ich habe nicht bemerkt, nein. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ich habe 2 Kilo zugenommen, ja. Wie lange? Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen haben Sie 2 Kilogramm zugenommen. Ja. Zugenommen. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wasserlassen. Ich habe kein Problem mit dem Wasserlassen, Doktor. Okay, haben Sie Brustschmerzen jetzt? Nein, ich habe nicht bemerkt. Okay, haben Sie Halsrasen, Halsstolpen oder Halsklopfen? Ich habe nicht bemerkt. Haben Sie Atemnot oder Husten? Atemnot, nein. Okay. Herr Schneider, ich möchte diese Gespräch jetzt unterbrechen und Warum? ich möchte Ihren Vitalparameter überprüfen. Ich werde Ihren Blutdruck, Sauerstoff, Sättigung, Fieber, Atemfrequenz und Puls kontrollieren und ich werde ein EKG schreiben. Dann nehme ich Blutabnehmen. Es gibt es einen Notfall, Frau Doktor? Warum schreiben Sie einen EKG? Ich habe keine Herzprobleme. Aber das ist eine routinemäßige Maßnahme. Wenn eine Patientin habe Bauchschmerzen, möchten wir eine EKG schreiben. Machen Sie sich keine Sorge. Aber ich möchte Sie, Sie haben keine gefährliche Situation. Okay, ich verstehe ganz nicht, aber okay. Okay, weitere Untersuchung, wie werden diese Untersuchungen weitergehen? Okay. Okay, dann devam ediyorum. haben Sie Allergie oder Allergi. Unverträglichkeit? Allergi, ja, nein, ich habe keine Allergie. Okay, wie ist Ihr Appetit? Normalerweise gut, aber seit 2 Wochen habe ich kaum Appetit wegen dieser Schmerzen, ja. Okay, schlafen Sie gut? Normalerweise gut, aber deswegen diese Beschwerden schlafe ich nicht gut. Okay, haben Sie Sodbrennen, Blähungen oder Sauerstoßen? Ich habe nicht bemerkt. Okay, fühlen Sie sich voll und aufgebläht? Nein, ich habe nicht diese Beschwerden. Okay, Herr Schneider, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Leiden Sie an irgendwelche chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Ja, ich habe Bluthochdruck seit 10 Jahren. Okay. Noch etwas? Ich habe Rheumatoid Arthritis seit 12 Jahren. 12 Jahre. Ja. Okay. Haben Sie andere Erkrankungen? Ja, ich habe Rückenschmerzen und vor 5 Jahren hatte ich eine Bronchitis. Haben Sie Probleme beim oder haben Sie Atemnot oder? Nein. Jetzt nicht, Okay. aber vor 2 Jahren ich habe 2 Wochen im Krankenhaus geblieben und 2 Wochen. ja, Okay. und bei mir wurde eine medikamentöse Tedavi behandelt. Okay. Ja, Sei ich Gott Dank, jetzt bin ich gut, dann, Doktor. okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, ich nehme Captopril 25 Milligramm dreimal täglich. Und ich nehme Prednisolon 15 Milligramm einmal täglich morgens. 50, okay, morgens. 15, nicht 50, 15. 15. 15. Ja. Okay. 15. Ja. Okay. Und ich nehme Diclofenak 50 Milligramm dreimal täglich ein. Dreimal. Okay, noch etwas? Das war. Das war okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich hatte zweimal Operation. Ja. Welche Operationen haben Sie gehabt? Ja. Bei mir eine Appendektomie durchgeführt. Bei mir wurde eine Appendektomie durchgeführt, ja. Wann war diese Operation? Ich war im Alter von 18 Lebensjahr. Okay, Asse. Ja. Noch etwas? Die andere Operationen. Ja, ich hatte eine Crossband Dreisys. Ich hatte bei mir wurde eine Operation durchgeführt, Okay. aber ich habe ich keine Ahnung, welche Operation, wie heißt. Okay. Haben Sie einige Verletzungen? Okay. Welche Bein? Rechte Bein. Rechte Bein. Okay. Wann war diese Operation? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Okay, Herr Schneider, rauchen Sie? Ja, leider, doktor. Seit wann rauchen Sie? Seit 20 Jahren rauche ich 30 Zigarette täglich. Ja, ein bisschen viel. Ja, leider. Und trinken Sie Alkohol auch? Ja, ich trinke eine Flasche Bier jeden Tag und zwei Glas Wein pro Woche. Okay, hatten Sie jemals mit Kontakt mit Drogen? Ich habe keine Erfahrung mit den Drogen. Okay, treiben Sie regelmäßig Sport? Nein, Doktor. Ich möchte regelmäßig Sport treiben, aber ich habe keine Zeit. Was machen Sie beruflich? Ich bin LKW-Fahrer. Okay, sind Sie verheiratet? Ja, natürlich. Ich bin verheiratet und habe ich zwei Tochter. Zwei Tochter. Sind Ihre Tochter gesund? Ja. Sind Sie vollständig geimpft? Wissen Ja, Sie? ich bin vollständig geimpft. Okay. Ja, Sie haben gesagt, Sie sind LKW-Fahrer, und möchte ich fragen, waren Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nein, Doktor, meine Arbeit ist in immer Deutschland. Okay, gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Beim Vater oder bei der Mutter? Ja, mein Vater ist mit 85 Jahren an Herzinfarkt verstorben. Es tut mir sehr leid. Und? Und meine Mutter lebt jetzt und sie sind gesund. Aber sie hatte einen Myokardinfarkt. Ja, sie hat auch einen Ja, Myokardinfarkt. ja, ja. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester. Ist sie gesund? Ja, sie ist gesund, ja. Okay. Herr Schneider, ich habe meine alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder Ja, Doktor, haben was habe ich? Sie Ich habe viel Angst. Sie haben unsere Gespräch Unterbrechen. unterbrechen. Ich habe viel Angst. Was habe ich? Herr Schneider, Ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Deshalb kann ich Ihnen leider noch keine Antwort geben. Aber um eine deutliche Diagnose stellen, müssen wir noch einige Untersuchungen durchführen. Aber ich vermute, Sie haben eine Verdauungssystemprobleme. Sobald die Ergebnisse vorliegen, kann ich Ihnen genaueres sagen. Jetzt möchte ich Sie körperlich untersuchen und ich werde Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Dann warte ich alle Ergebnisse und ich werde zurückkommen und Sie informieren. Okay, danke. Ich warte auf Sie. Okay. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich natürlich. Bitte schön. Okay, der Patient heißt Helmut Schneider, ist 51 Jahre alt, 1,70 Meter groß und wiegt 81 Kilogramm. Herr Schneider stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Wochen bestehender zunehmender Kolik, dumpfartiger, epigastrischer Schmerzen vor mit ohne Strahlung. Der Patient berichtete, sie Der Patient berichtete, dass die Schmerzen seit 2 Tagen schlimmer geworden seien und er habe seit und er habe seit gestern zweimal Melena und Hämatemesis. Hämatemesis, ja. Und innerhalb 2 Wochen von innerhalb zwei und eine Gewichtverlust von innerhalb 2 Wochen von 2 Kilogramm. Verlust oder Gewichtszunahme? Gewichtsabnahme, ja, so genau. Zunahme, genau. Ja. Okay, Gewichtsabnahme. die Schmerzintensität liege bei 7 von 10. Ich habe gefragt, ob sie eine Schmerzmittel benötige. Aber sie haben Ja. nein, ja. Er hat verneint. Während unsere bunu söylemem lazım mı? Während unsere Gespräch habe ich unsere Gespräch unterbrochen und seiner vital Parameter überprüft und eine EKG geschrieben und Blut abgenommen. Ich habe gedacht, der Patient habe eine obere gastrointestinale Blutung. Deshalb möchte ich diese Parameter überprüfen. Der Patient darüber hinaus klagte über schmerzbedingte Appetitlosigkeit und Insomnie. Der Patient leide seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie Hat er Fieber? Ja, sie haben, sie haben der Patient gebe an eine Fiebergefühl oder der Patient berichtete er habe Fiebergefühl aber keine aber sie habe ihre Temperatur nicht gemessen. Er leide seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie und seit 12 Jahren an Rheumatoid Arthrit und sie habe langzeitige Rückenschmerzen oder Dorsalgie. Und der Patient berichtete, sie habe vor 10 Jahren eine Bronchitis, deshalb er habe im Krankenhaus seit 2 Wochen geblieben und konservative behandelt worden. Ja, behandelt worden. Er nehme regelmäßig Captopril 25 Milligramm dreimal täglich und 15 Milligramm Prednison morgens und 50 Milligramm Diclofenac dreimal täglich. Er habe der Patient wurde im Alter von 18 Jahren eine Appendektomie durchgeführt und vor 10 Jahren bei der Patientin aufgrund einer Kreuzbandriss an Knie Operation durchgeführt. Bei der Patientin sei vor 10 Jahren aufgrund einer Kreuzbandriss an Knie operiert worden. Okay. In der Familienanamnese wird angegeben, sein Vater sei an Myokardialinfarktus verstorben und seiner Mutter habe eine Myokardialinfarktus gehabt, aber sie sei jetzt gesund. Und er habe eine Schwester, eine gesunde Schwester. Er rauche seit 20 Jahren 30 Zigaretten täglich und er trinke ein Flasch Bier und ein Flasch Bier jeden Tag und 2 Gläser Wein pro Woche. Drogenkonsum wurde verneint und er treibe keinen Sport. Er sei LKW-Fahrer. Er arbeite als LKW-Fahrer und er sei verheiratet, habe 2 gesunde Kinder. Er habe keine Allergie oder Unverträglichkeit. Er sei vollständig geimpft und Reiseanamnese war unauffällig. Anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine obere gastrointestinale Blutung hin. Als differenziell Diagnosen im Folgenden als differenziell Diagnosen kamen, Ösophagus variz o da Ja, Ösophagus Weizen, ja. ja und Magenkarzinom o da ona da Ulcus ventriculi oder ulcus duodeni, ne? in Betracht. Okay, Und welche Symptome sprechen für eine obere gastrointestinale Blutung? ja, der Patienten habe Melena. Hämatemesis, der Patienten haben Hämatemesis, das ist eine wichtigste Zeige und er habe auch Melena und er habe epigastrische Schmerzen. Diese und er habe einige Risikofaktoren, Nikotin und Alkohol, Abusus. Ja, und Und noch etwas? er benutze dreimal täglich Diclofenac seit lange ja. Das ist ein Seit Risikofaktor. langem. Ja. Genau. Ohne. Ohne Magenschutz. Genau. Und er ist LKW-Fahrer von Beruf. Ich glaube, er hat viel Stress bei der Arbeit. Ne? Ja, viel Stress. Und ich denke, Sie haben nicht eine regelmäßige Ernährung Gewohnheit. Das ist, das kann einige, das ein anderer Risikofaktor. Okay, also Sie haben schon ein EKG geschrieben. Ja. Also kommt ein Myokardinfarkt als Differentialdiagnose bei diesem Patienten? Ja, natürlich. Und Ja, ich. warum? Warum? Ein Myokardinfarktus kann beim Oberbauchschmerzen vorliegen. Deshalb ich möchte eine. Hat der Patient auch irgendwelche andere Risikofaktoren? Ja, sie haben arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und Er? Noxenanamnes ist ein Risikofaktor für er Ja. und sie No. haben Noch etwas? noch etwas. Die Familienanamnese. Sie hat eine Familiäre Disposition, ne? Hat er, genau. was Okay, also Sie haben eine Verdachtdiagnose. Jetzt, was machen Sie, um Ihre Verdachtsdiagnose zu bestätigen? ja, zur Abklärung der Beschwerden sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden. würde ich der Patient körperlich untersuchen. Okay. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ich würde ganz Oberbauch palpieren und Lunge, Bauch und Herz auskultieren. Und ich würde die allgemeine Zustand der Patienten beurteilen. Danach werde ich o kadar. Ja, ich werde natürlich ich habe gemacht, aber während der Untersuchung würde ich wiederholen vital Parameter überprüfen, vital Parameter kontrollieren und ich möchte diese Patienten engmaschig überwachen. Deshalb würde ich ihm eine Monitör beurteilen, beobachten oder Ja, Monetarisation oder Monitorisation gemacht. genau, an Monitor anschließen. Ach. Okay, worauf achten Sie bei der Inspektion? Bei der Inspektion ich erwarte beim Patienten residuell Thermal allgemein Zustand und başka da bir şey beklemiyorum Also açıkçası. seit 2 Wochen hat er eine Blutung. Ja, deshalb ja sie ha, er ha, er habe oder er hat Blasehaut und Blase konjunktiva, nein, konjunktiva. Palo, wir können sagen, Ja. als Fachbegriff für Palo, genau. Hallo. Palo. Hallo. Ja. Hallo. Okay. Und sie er hat blaue Lippen und blaue Finger. Also Blaulippen, Blaufinger ist, das ist eine Zyanose. Ja. Der Patient hat keine Ach, Atemnot, ja. ja, okay. Genau. Okay, dann, was machen Sie jetzt für Operativdiagnostikmethoden? Ja, zuerst würde ich eine Abdomensonografie, zuerst würde ich ein Röntgenaufnahme Ja. Warum? veranlassen. Ich möchte ausschließen, ich möchte eine Perforation ausschließen Ja. und danach würde ich eine Abdomensonografie durchführen und natürlich Abdomensonografie durchführen. Ja, gegebenenfalls. Warum? Warum machen Sie eine abdominelle Ultrasonographie? Warum? Was erwarten Sie? Ich kann die innere Organe beurteilen. Besonders, welche Organe meinen Sie? Besonders Magen oder Darm. Aber ja, Magen. Oberbauchschmerzen, was Baba. denken Sie an, ja? Als Differentialdiagnose, Ösophagus. welche Krankheit kommt auch als Differentialdiagnose? Also Pankreatit. Pankreatitis kommt Ja. auch, ja, als Ja. Differentialdiagnose. Bei der Ultrasonographie, was erwarten Sie bei einer Pankreatitis, ich meine? Eine Pankreatitis große Gallenwege im Pankreas. Nein. Vallahi bilmiyorum abi, geçelim Okay, machen Sie weiter, ja. bunu. Und gegebenenfalls ich Werde ein CT Ja. Abdomen veranlasst und aber für diese Fall es ist wichtig eine Ösophagogastroduodenoskopie. Deshalb würde ich zuerst würde ich ein gastroenterologische Konsil anfordern oder vorbereiten. Ja. Okay, warum veranlassen Sie eine ÖGD bei diesem Patienten? Was erwarten Sie und was machen Sie bei dieser Untersuchung? Ich meine ÖGD. ÖGD ist eine diagnostische und außerdem eine Behandlungsuntersuchung, Ja. Behandlungsmaßnahmen. Deshalb wir können mit Hilfe ÖGD behandeln. Und wir können alle Organe wie Ösophagus, Magen und Duodenum und beurteilen und wir können die Blutung oder Blutung Gefäße finden und mit ÖGD behandeln. Ja, So. okay. Ja. Gut. Ja, während der Untersuchung können wir auch eine Gewebeprobe entnehmen. Ja, das Ja. ist auch Ja. wichtig. Okay, dann Sie haben eine Verdachtdiagnose und Sie haben schon die Verdachtdiagnose bestätigt. Welche Therapiemöglichkeiten haben wir bei diesem Patienten? Okay, das ist eine akute Fall, akute Situation und zuerst werde ich die symptomatische Therapie planen. Ich meine, ich würde einen Zugang legen und ausreichende Flüssigkeit veranlassen. Dann ich würde dem Patienten Protonpumpe Hemmer beginnen oder mit Zugang veranlassen. Dann was denn ne bileyim? Ne bileyim? ja. Sonra. Okay, also notfallmäßige Therapien sind sehr wichtig. Sie habe ich schon gesagt, ja, während der ÖGD müssen wir die Blutung Ja. stoppen. Ja. Genau. Und Flüssigkeitszufuhr, habe sie schon gesagt, das ist gut. Protonpumpe Hemmer ist auch sehr wichtig. Und dann, was würden Sie machen? Ja. Falls mit ÖGD falls ÖGD wir die Patienten nicht behandeln, können wir eine Operation denken. Ja, Operation denken. Okay, wenn es eine Ulcus ventricule gibt, was würden Sie als Therapie anordnen? Die Behandlung von Ulcus Duodeni verschreibe ich einige Medikamente. Zuerst Protonpumpe Hemmer ist wichtig und eine antibiöse Therapie können wir beginnen mit Metronidazol oder Amoxicillin und Clarithromycin. Und ja, Helicobacter pylori eradikasyon. Eldikasyon. Ja, Genau. Okay. die ÖGD, die oder Gewebeprobe kann auch Helicobacter pylori zeigen. Dann können wir eine Eradikationstherapie beginnen mit diesem Antibiotikum. Und ich empfehle der Patienten Nikotin- und Alkoholkarenz. Auch der Patient muss NSAA benutzen. Nein. Der Patient bırakmalı, aufgehört. Nein. Also Okay. regelmäßige Einnahme von Magenschutz ist Ja. sehr wichtig, ja, bei diesen Patienten, genau. Und ich glaube, wir haben schon vergessen, über Laboruntersuchungen sprechen, Frau Doktor. Welche Laboruntersuchungen würden Sie kontrollieren, ja? Ja, ich werde, ich habe Blut, ich habe während der Gespräche Blut abgenommen und ich würde und ich habe zuerst ein großes Blutbild, Entzündungsparameter und Herzenzyme und Gerinnungsparameter und Blutgruppe Sättigung und Nierenwerte und Leberwerte kontrolliert. Okay. Başka da. Ich würde ich habe Herzenzyme veranlassen. Herzenzyme anfordern, um die Myokard Infarktüs auszuschließen. Und ich habe auch Gerinnungsparameter und Blutgruppe Sättigung veranlassen. Um die wenn der Patient falls der Patient Blut brauchen möchte ich möchte ich für diese Situation vorbereitet. Okay. Herr Chefarzt, sind Sie da?